wollte man durch diesen Vertrag eine wirkliche Befriedung Europas für eine menschlich absehbare Zeit herbeiführen, da musste man statt ebenso unbruchbaren und gefährlichen Begriffen wie Buße, Strafe, Wiedergutmachung und so weiter zu verfallen, die tiefere Erkenntnis berücksichtigen, dass mangelnde Existenzmöglichkeiten immer eine Quelle von Völkerkonflikten gewesen sind und sein werden. Statt den Gedanken der Vernichtung zu predigen, musste man überlegt eine Neuordnung der internationalen politischen und wirtschaftlichen Beziehungen vornehmen, wie den Existenznotwendigkeiten der einzelnen Völker im höchstmöglichen Umfang gerecht wurde. Es ist nicht weise, die wirtschaftlichen Lebensmöglichkeiten Völkern zu entziehen, ohne Rücksicht darauf, dass die davon abhängigen und darauf angewiesenen Menschen nach wie vor als lebensheischender Faktor vorhanden sind. Die Meinung aber, durch die wirtschaftliche Vernichtung eines 65 Millionen Volkes anderen Völkern einen nützlichen Dienst zu erweisen, ist so absurd, dass niemand heute mehr es wagen kann, sie offen zu vertreten. Noch viel absurder aber war es, diese Vernichtung durch Methoden zu betreiben, die einem natürlichen Gesetz von Ursache und Wirkung zufolge früher oder später die Sieger derselben Katastrophe entgegenführen mussten. Der Gedanke der Reparationen und ihre Durchführung wird in der Völkergeschichte einst ein Schulbeispiel dafür sein, wie sehr Leidenschaften der internationalen Wohlfahrt allerschädlich sein können. Tatsächlich konnte die Reparationspolitik nur zu folgendem Ergebnis führen. Forderte man von Deutschland Zahlungen in Geld, dann zwang dies mit Naturnotwendigkeit zu einer anormalen Entwicklung des deutschen Exportes. Denn nur aus laufenden Verdiensten konnten laufend diese enormen Beträge beglichen werden. Das heißt aber nichts anderes, als dass sich die Welt der deutschen Wirtschaft als internationale Exportunternehmung bedient, deren Reingewinn als Reparationszahlungen in keinem Verhältnis stehen zum Schaden, der den einzelnen Volkswirtschaften, der nunmehr im eigenen Export bedrohten politischen Gläubigerländer zugefügt wird. Der Versuch, eine solche Entwicklung dadurch abzuwenden, dass eine Beschränkung des deutschen Exports durch Kreditgewährungen zur Ermöglichung der Zahlungen ausgeglichen wurde, war nicht weniger kurzsichtig und damit im Ergebnis falsch. Denn die Umschuldung der politischen in private Verpflichtungen führte zu einem Zinsendienst, dessen Erfüllung zu ganz denselben Ergebnissen führen musste. Das Schlimmste aber war, dass durch diesen Zwang zum Export um jeden Preis die Entwicklung des binnenwirtschaftlichen Lebens der Völker künstlich gehemmt und endlich verlassen wurde, dass der Kampf um die Weltabsatzmärkte durch dauernde Preisunterbietungen zu einer Überspitzung der Rationalisierungsmethoden führte, die im Augenblick einer allmählich stattfindenden Sättigung der in Betracht kommenden Absatzgebiete die schwerste Krise der neueren Zeit eintreten ließ. Die Millionenarmee unserer Arbeitslosen ist das letzte Ergebnis dieser durch unvernünftige Leidenschaft vorgezeichneten Entwicklung. Wollte man aber die Reparationsverpflichtungen auf Sachlieferungen beschränken, dann musste dies zu einer nicht minder großen Schädigung der Binnenproduktion der also beglückten Nationen führen. Denn Sachlieferungen in der für die Reparationen angenommenen unsinnigen Milliardenhöhe sind nicht denkbar, ohne den Bestand der eigenen Produktionen der Völker auf das Schwerste und Stärkste zu gefährden. Es ist die Schuld des Versailler Vertrages, eine Zeit eingeleitet zu haben, in der finanzielle Rechenkunst die wirtschaftliche Vernunft umzubringen scheint. Deutschland hat diese ihm auferlegten Verpflichtungen trotz der ihnen innewohnenden Unvernunft und der vorauszusehenden Folgen geradezu selbstmörderisch treu erfüllt. Die internationale Wirtschaftskrise ist der unumstößliche Beweis für die Richtigkeit dieser Behauptung. Das Problem der Wiederherstellung eines allgemeinen internationalen Rechtsempfindens ist durch den Vertrag von Versailles nicht minder verkannt worden. Denn um die Gesamtmaßnahmen dieses Ediktes zu motivieren, musste Deutschland gegen die heiligste Überzeugung des deutschen Volkes und seiner Regierungen zum Schuldigen am Weltkrieg gestempelt werden. Das war ein Verfahren, das beispielgebend für die Zukunft und angewendet auf die Vergangenheit die Ursache menschlicher Konflikte und Kriege in der einfachsten Weise einmal für immer klärt. Die Schuld liegt beim Besiegten, da der Sieger ja dank seinem Sieg stets die Möglichkeit besitzt, diese Feststellung als Einleitung eines Friedensvertrages zu treffen. Dieser Vorgang hat deswegen so furchtbare Bedeutung, weil er damit zugleich eine Begründung gab für die Umwandlung eines am Ende dieses Krieges vorhandenen Kräfteverhältnisses in eine dauernde Rechtsnorm. Die Begriffe Sieger und Besiegte wurden damit förmlich zum Fundament einer neuen internationalen Rechts- und Gesellschaftsordnung gemacht. Die Disqualifizierung eines großen Volkes zu einer Nation zweiten Ranges und zweiter Klasse in einem Augenblick proklamiert, in dem ein Bund der Nationen aus der Taufe gehoben werden sollte. Diese Behandlung Deutschlands konnte in der Folge nicht zu einer Befriedung der Welt führen. Die damit für nötig erachtete Abrüstung und Wehrlosmachung der Besiegten, eine der Geschichte der europäischen Nationen unerhörter Vorgang, war noch weniger geeignet, die allgemeinen Gefahren und Konfliktstoffe zu vermindern, sondern führte nur in den Zustand jener ewigen Drohungen, Forderungen und Sanktionen, die als fortdauernde Unruhe und Unsicherheit zum Grabe der ganzen Weltwirtschaft zu werden drohen. Wenn im Völkerleben jede Überlegung hinsichtlich des Risikos bei bestimmten Handlungen ausfällt, wird nur zu leicht die Unvernunft über die Vernunft siegen. Der Völkerbund aber hat zumindest bisher gerade dem Schwachen und Nichtgerüsteten bei solchen Anlässen keine merklich wirksame Hilfe zukommen zu lassen vermocht. Verträge, die zur Befriedung des Lebens der Völker untereinander abgeschlossen werden, haben nur dann einen inneren Sinn, wenn sie von einer wirklichen und aufrichtigen Gleichberechtigung aller ausgehen. Gerade darin liegen die Hauptursachen der seit Jahren die Welt beherrschenden Gärung. Dass aber die heute vorliegenden Probleme eine vernünftige und endgültige Lösung erfahren, liegt im Interesse aller. Kein neuer europäischer Krieg wäre in der Lage, anstelle der unbefriedigenden Zustände von heute etwas Besseres zu setzen. Im Gegenteil, weder politisch noch wirtschaftlich könnte die Anwendung irgendwelcher Gewalt in Europa eine günstigere Situation hervorrufen, als sie heute besteht. Selbst bei ausschlaggebendem Erfolg einer neuen europäischen Gewaltlösung würde als Endergebnis nur noch eine Vergrößerung der Störung des europäischen Gleichgewichtes eintreten und damit so oder so der Keim für spätere neue Gegensätze und neue Verwicklungen gelegt werden. Neue Kriege, neue Opfer, neue Unsicherheiten und eine neue Wirtschaftsnot würden die Folge sein. Der Ausbruch eines solchen Wahnsinns ohne Ende aber müsste zum Zusammenbruch der heutigen Gesellschaft und Staatenordnung führen. Einem kommunistischen Chaos versinkendes Europa würde eine Krise in der Entwicklung der Welt heraufbeschwören von unabsehbarem Ausmaße und nicht abzuschätzender Dauer. Es ist der tief ernste Wunsch der nationalen Regierung des Deutschen Reiches eine solche unfriedliche Entwicklung durch ihre aufrichtige und tätige Mitarbeit zu verhindern. Dies ist auch der innere Sinn der in Deutschland vollzogenen Umwälzung. Die drei Gesichtspunkte, die unsere Revolution beherrschten, widersprechen in keiner Weise den Interessen der übrigen Welt. Erstens, Verhinderung des drohenden kommunistischen Umsturzes und Aufbau eines die verschiedenen Interessen der Klassen und Stände einigenden Volksstaates fundiert auf dem Begriff des Eigentums als der Grundlage unserer Kultur. Zweitens, Lösung des schwersten sozialen Problems durch die Zurückführung der Millionenarmee unserer bedauernswerten Arbeitslosen in eine allen nützliche Produktion. Drittens, Wiederherstellung einer stabilen und autoritären Staatsführung, die getragen vom Vertrauen und Willen der Nation dieses große Volk endlich wieder der Welt gegenüber vertragsfähig macht. Wenn ich in diesem Augenblicke bewusst als deutscher Nationalsozialist spreche, so möchte ich namens der nationalen Regierung und der gesamten nationalen Erhebung bekunden, dass gerade uns und dieses junge Deutschland das tiefste Verständnis beseelt für die gleichen Gefühle und Gesinnungen sowie die begründeten Lebensansprüche der anderen Völker. Die Generation dieses jungen Deutschlands, die in ihrem bisherigen Leben nur die Not, das Elend und den Jammer des eigenen Volkes kennenlernte, hat zu sehr unter dem Wahnsinn gelitten, als dass sie beabsichtigen könnte, das Gleiche anderen zuzufügen. Es wäre ein Glück für die Welt gewesen, wenn im Vertrag von Versailles diese Realitäten auch in Bezug auf Deutschland gewürdigt worden wären. Denn es müsste das Ziel eines wirklich dauerhaften Vertragswerkes sein, nicht Wunden zu reißen oder vorhandene offene zu halten, sondern Wunden zu schließen und zu heilen. Eine überlegte Behandlung der europäischen Probleme hätte damals im Osten ohne weiteres eine Lösung finden können, die den verständlichen Ansprüchen Polens genauso wie den natürlichen Rechten Deutschlands entgegengekommen wäre. Der Vertrag von Versailles hat diese Lösung nicht gefunden. Dennoch wird keine deutsche Regierung von sich aus den Bruch einer Vereinbarung durchführen, die nicht beseitigt werden kann, ohne durch die Behauptungen, dass Deutschland etwa personell den Verpflichtungen des Vertrages nicht nachgekommen wäre. Die Angabe, dass die SA und SS der Nationalsozialistischen Partei in irgendeiner Beziehung zur Reichswehr in dem Sinne stünde, dass es sich hier um militärisch ausgebildete Bestände oder Reserven der Armee handeln würde, ist unwahr. Tatsächlich ist die SA und die SS der Nationalsozialistischen Partei ohne jede Beihilfe, ohne jede finanzielle Unterstützung des Staates, des Reiches oder gar der Reichswehr, ohne jede militärische Ausbildung und ohne jede militärische Ausrüstung entstanden. Aus rein parteipolitischen Bedürfnissen und nach parteipolitischen Erwägungen. Ihr Zweck war und ist ausschließlich die Beseitigung der kommunistischen Gefahr, ihre Ausbildung ohne jede Anlehnung an das Heer, nur berechnet zur Zwecke der Propaganda, der Aufklärung, der psychologischen Massenwirkung, des Niederbrechens des kommunistischen Terrors. Sie ist ebenso eine Institution der Anerziehung eines wirklichen Gemeinschaftsgeistes, zur Überwindung früherer Klassengegensätze, wie ein Hilfswerk zur Behebung der wirtschaftlichen Not der Einzelnen. Der Stahlhelm ist entstanden aus der Erinnerung an die große Zeit des gemeinsamen Fronterlebnisses, zur Pflege der Tradition der alten Kameradschaft und endlich ebenfalls zum Schutz des deutschen Volkes gegen die uns seit dem November 1918 bedrohende kommunistische Revolution. Eine Gefahr allerdings, die die Länder nicht ermessen können, die sich so wie wir Millionen organisierte Kommunisten besessen haben und nicht wie Deutschland unter ihrem Terror litten. Denn der wirkliche Zweck dieser nationalen Organisationen wird am besten gekennzeichnet durch die tatsächliche Art ihres Kampfes und durch ihre Opfer. Allein die SA und SS hat zufolge kommunistischer Mordüberfälle, Attentate und Terrorakte in wenigen Jahren über 350 Tote und gegen 40.000 Verletzte zu beklagen. Wenn heute in Genf versucht wird, diese ausschließlich innerpolitischen Zwecken dienenden Organisationen den Wehrstärken anzurechnen, dann könnte man genauso gut die Feuerwehren, die Turnvereine, die Wach- und Schließgesellschaften, die Ruderclubs und Sportverbände in die Wehrstärke einschließen. Wenn man aber weiter im gleichen Augenblick die ausgebildeten Jahrgänge der übrigen Armeen der Welt im Gegensatz zu diesen militärisch vollkommen unausgebildeten Menschen nicht in Anrechnung bringt, wenn man die bewaffneten Reserven der anderen bewusst übersieht, aber die unbewaffneten Angehörigen politischer Verbände bei uns zu zählen beginnt, dann liegt hier ein Verfahren vor, gegen das ich den schärfsten Protest einlegen muss. Wenn die Welt das Vertrauen in Recht und Gerechtigkeit zerstören will, dann sind dies dazu geeignete Methoden. Yeah. Denn Folgendes habe ich namens des deutschen Volkes und der deutschen Regierung zu erklären. Deutschland hat abgerüstet. Es hat alle in dem Friedensvertrag auferlegten Verpflichtungen weit über die Grenzen jeder Billigkeit, ja jeder Vernunft hinaus erfüllt. Seine Armee beträgt 100.000 Mann. Die Stärken und die Art der Polizei sind international geregelt. Die in den Tagen der Revolution aufgestellte Hilfspolizei hat ausschließlich politischen Charakter. Sie musste in den kritischen Tagen des Umsturzes dem neuen Regiment zunächst den politisch als unsicher vermuteten Teil der anderen Polizei ersetzen. Nun, nach der siegreichen Durchführung der Revolution, ist sie bereits im Abbau begriffen und wird noch vor Ausgang des Jahres vollständig aufgelöst sein. Deutschland hat damit einen moralisch berechtigten Anspruch zu fordern, dass die hochgerüsteten Staaten nunmehr auch ihrerseits die Verpflichtungen, die sie auf den Vertrag von Versailles ergeben, erfüllen. Die Deutschland im Dezember zugestandene Gleichberechtigung ist bisher nicht verwirklicht worden. Wenn von Seite Frankreichs nunmehr wieder die These aufgestellt wird, dass der Gleichberechtigung die Sicherheit entsprechen müsse, so darf ich demgegenüber zwei Fragen erheben. Erstens, Deutschland hat bisher alle Sicherheitsverpflichtungen übernommen, die sich aus der Unterzeichnung des Versailler Vertrags, dem Eintritt in den Völkerbund, dem Locarno-Pakt, dem Kellogg-Pakt, den Schiedsgerichtsverträgen, dem Kriegsverhütungspakt und der Nordforst-Erklärung ergeben. Welches sind die konkreten Sicherungen, die außer den internationalen Verpflichtungen von Deutschland noch übernommen werden sollen? Zweitens, welche Sicherungen hat demgegenüber Deutschland nach den Angaben beim Völkerbund besitzt Frankreich allein an im Dienst befindlichen Flugzeugen 3046, Belgien 350, Polen 700, die Tschechoslowakei 670. Dazu kommen unermessliche Mengen an Reserveflugzeugen, Tausende von Kampfwagen, Tausende von schweren Geschützen sowie alle technischen Mittel zur Führung des Krieges mit giftigen Gasen. Hat nicht Deutschland mehr Berechtigung, demgegenüber in seiner Wehr- und Waffenlosigkeit Sicherheit zu verlangen, als die durch Koalitionen, miteinander verbundenen Rüstungsstaaten? Dennoch ist Deutschland jederzeit bereit, weitere Sicherheitsverpflichtungen internationaler Art auf sich zu nehmen, wenn andere Nationen ihrerseits bereit sind und dies Deutschland ebenso zugutekommt. Deutschland wäre auch ohne weiteres bereit, seine gesamte militärische Einrichtung überhaupt aufzulösen und den kleinen Rest der ihm verbliebenen Waffen zu zerstören, wenn die anliegenden Nationen ebenso restlos das Gleiche tun. Wenn aber diese anderen Staaten nicht gewillt sind, die im Friedensvertrag von Versailles auch sie verpflichtende Abrüstung durchzuführen, dann muss Deutschland zumindest auf der Forderung seiner Gleichberechtigung bestehen. Wenn in Zeitungsartikeln und in bedauerlichen Reden versucht wird, Deutschland Sanktionen anzudrohen, so könnte ein solches ungeheuerliches Verfahren nur die Strafe dafür sein, dass wir durch die Forderung nach Abrüstung die Erfüllung der Verträge verlangen. Ein solcher Vorgang könnte nur zur endgültigen, moralischen und tatsächlichen Außerkraftsetzung der Verträge selbst führen. Deutschland würde aber auch in dem Fall seine friedlichen Forderungen niemals aufgeben. Die politischen und wirtschaftlichen Folgen, das Chaos, dass ein solcher Versuch in Europa herbeiführen müsste, viele zur Verantwortung derer, die gegen ein Volk, das der Welt nicht zu Leide tut, mit solchen Mitteln kämpften. Jeder Versuch einer Vergewaltigung Deutschlands auf dem Wege einer einfachen Majorisierung gegen den klaren Sinn der Verträge könnte nur durch die Absicht diktiert sein, uns von den Konferenzen zu entfernen. Das deutsche Volk besitzt aber heute Charakter genug, in einem solchen Falle seine Mitarbeit den anderen Nationen nicht aufoktroyieren zu wollen, sondern, wenn auch schweren Herzens, die dann einzig möglichen Konsequenzen zu ziehen. Als dauernd diffamiertes Volk würde es uns auch schwerfallen, noch weiterhin dem Völkerbunde anzugehören. Ja.